schafft ab, die Stimmung fällt. Hier geht echt nichts mehr ab. Meine Freunde, sie sind tierisch drauf. Das Dorf bringt mich ins Grab. Ich warte hier, die Zeit verrinnt. Über alles mehr als hier. Oh Mann, wie weit ich bin. Ich weiß, bin sie tot. Ich kenne den Laden, jede Kneipe hier. Habe jedes Fall erbaut. Ich bin der Typ, schwimme mit dem Strom. Ich bin der King im selbstgemachten Thron. Sag bloß nicht, das ist groomed. Ich kenne, wer weiß, den neuesten Stier, der seinesgleichen sucht.